Oden, viertes Buch, 9-13. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Oden, viertes Buch, 9-13. 9. An Lollius. Nur nicht gewähnet, künftig verhalle, was erzeugt am fernhin brausenden Aufidus durch neu gewagte Kunst ich aussprach, Worte dem Saitengetön vermählend. Nicht, wenn vor allen hoch der Mäonier Homerus ragt, darf Pindarus Muse sich und Ceas und Alcäus drohende und des Stesichorus Ernste bergen. Nicht hat, was vormals scherzet Anakreon, vertilgt die Zeit. Fort atmet die Liebe noch, fort lebt die Inbrunst, hellem Spiel einst von der Äolerin anvertrauet. Auch Brand allein nicht für den gekräuselten Liebkoser, Kleidern köstlich mit Gold geblümt und Königspompe staunend, Spartas Helena und dem Geleit der Diener. Nicht Teukros erst hat Rohr vom Zydonenhorn geschnellt. Nicht einmal härmte sich Ilios, nicht nur Idomeneus der Große kämpfte, noch Sthenelus nur im Schlachtfeld des Musenloblieds würdigen Kampf. Auch nicht hat mutig Hektor oder Deiphobus, der Held, für keusche Frauen und Kinder schreckliche Wunden zuerst erlitten. Viel Tapfre lebten vor Agamemnon schon, ruhmvoll. Doch alle träumen sie unbeweint und ungenannt in langer Nacht, weil heiligen Sehergesangs sie ermangeln. Begrabner Trägheit wenig entfernet steht verhehlte Tugend. Nein, ich gestatte nicht, daß deinem Schmuck mein Blatt verstumme. Oder so viel, was hervor du schufest, straflos umnagen Lollius neidische Vergessenheiten. Dir ist ein Geist verliehn voll Lebensklugheit und in guten Schickungen sowie in schlimmen aufrecht. Trughafter Habsucht Rächer und nicht verlockt vom schnöden, alles blendenden Goldesglanz. Und Konsul nicht nur eines Jahres, sondern so oft er, getreu und redlich urteilend, vorzog Gutes dem Nützlichen, mit hohem Antlitz Gaben der Freveler abwies, und durch der Scharen Andrang sich in den Waffen erhub ein Sieger. Nicht, wer sich vieles eignete, nennest du wahrhaft gesegnet. Würdiger heißet dir ein Mann des Segens, wer, was Götter sendeten, weise genießt und dankbar. Auch harte Armut wohl zu erdulden weiß und mehr als tod heilloses verbrechen scheut nicht zagend auch für traute freunde oder für herd und altar zu sterben. An Ligurinus. O du grausamer noch und mit der huld Cyprias prangender, wenn dir bald unverhofft gelblicher Flaum stolzer das Kinn umsproßt und der Schulter ihr lang rollendes Haar unter dem Stahl entsank, auch die Farbe, die nun rötlicher als purpurne Rosen blüht, bald erblaßt, und ein rauhbärtig Gesicht dir, Ligurinus, starrt. Seufzen wirst du, so oft spiegelnd du schaust dich den Veränderten. Ach, warum nicht, wie heut denket das Herz, dacht es dem Knaben so? Oder jetzo, warum kehrt nicht dem Sinn voriger Wangenreiz? An Phyllis. Mir im Haus ist voll des Albaner Weines länger als 9 Jahr ein Geschirr. Im Garten Phyllis grünt, uns Kränze zu drehn, der Eppich. Grünt auch des Efeus Menge, das einwindend das Haar du glänzest. Silber lacht ringsum, der Altar mit keuschem Weihelaub sich gürtend verlangt des Opferlammes Besprengung. Ungesäumt eilt jegliche Hand, es rennen hier und dorthin Knaben gesellt zu Mägdlein. Zitternd flammt und rollet die Glut den qualmend wirbelnden Rauch auf. Das jedoch du wissest, in welche Lust man dich beruft, hier gilt es die Idusfeier, welcher Tag halb teilet der Meeres Venus Monat Aprilis. Mir mit recht hochheiligem Jahr, wie kaum ich mein Geburtsfest feiere, weil von diesem Lichte mein Mäzenas die zugeströmten Jahre sich ordnet. Telephus, nach welchem du strebst, den Jüngling weigert dir dein Los. Ihn gewann ein Mägdlein reich und schalkheitsvoll, und sie hält in holdem Band ihn gefesselt. Hohen Ehrgeiz schreckt der vom Blitz gesenkte Väter. Auch warnt mit dem ernsten Beispiel Pegasus, unbändig dem Erdensprössling Bellerophontes, dass du stets dein Würdiges suchst und weiter als vergönnt ist nie mit der Hoffnung trachtend gleich und gleich nur wollest. Wohlan denn, meiner Liebe Beschluss du, denn hinfort soll nimmer ein Weib das Herz mir neu durchglühn. Auf Weisen gelernt, die lieblich deine Kehl anstimme, Gesang vermindert dunkele Sorgen. 12. An Vergilius. Schon dem Lenze gesellt, drängen die thracischen Hauch auf sanfterem Meer Segel an Segel hin. Schon nicht starren die Auen, rauschen die Flüsse nicht, aufgeschwollen von Winterschnee. thetys klagenden gram bauet die nachtigall mitleidswürdig ihr nest sie des cekropischen hauses ewige schmach weil sie dem könige unfromm barbar gelust vergalt auf zartgrasiger trift singen genähreter schäflein hüter vereint lieder zur waldsyring und erfreun den gott welcher arkadias vieh und schattige hügel liebt durst auch brachte die zeit trauter vergilius doch gelüstet es dich kalischen rebensaft einzuschärfen o freund edeler jünglinge auf mit narde den wein gekauft schon ein winziger naht onyx entlockt den krug den im lager annoch heget sulpicius neuer hoffnungen schatz öffnet der krug und spült auch die bitterste sorg hinweg kann dich solcherlei fest nötigen eile samt deiner ware daher nicht so umsonst fürwahr soll von meinem getränk feucht dir die lunge sein als am tische des reichen manns laß denn ruhen verzug und des gewinns begier und der düsteren glut denkend dieweil du kannst meng in weiseren ernst wenige torheit ein süß ist's schwärmen am rechten ort 13 an Lyse ja sie hörten mein flehn Lyse die seligen götter hörten mein flehn alt du bist alt und doch willst du schön dich gebärden schamlos hüpfst du und schwärmst am wein und in zitterndem laut trunkene lockt dein lied amor her der sich sträubt besser auf blühenden wangen ruht er der frischen und tonkundigen schierin denn mit störrischem flug meide der trockene eichen meide der dich weil die ergilbenden zähn weil dich die runzeln ganz entstellt und des hauptes schnee nicht erweckt dir die pracht koischer purpure nicht glanzhelles gestein zeiten die dir vorlängst im allkundigen Jahrbuch wohl bestattet der Flügeltag. Wo dein Reiz und die Farb, ach, und die Zierlichkeit jeder Regung? Was bleibt jener, o jener noch, die, holdselige Anmut atmend, ganz mich geraubt mir selbst. Wunderselige Narcinara, herrliche, zaubervolle Gestalt. Aber die Cinara nahm frühzeitiges Schicksal, aufbewahrend dem Stufenjahr dich, o Lyse, der hochaltrigen Krähe gleich. Doch ansähe der Schwarm brausender Jünglinge nicht ohn inniges Lachen senk in Asche der Fackel stumpf. Ende von Oden, 4. Buch, 9-13.